This nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen Ihnen nun einen Hörbericht von einem Schalterraum. Und das ist der Schalterraum von Coast to Coast. Herzlich willkommen bei unserer Jubiläumssendung. Am Mikrofon begrüßen euch Franz Hahnemann und Adrian Barne. Wie gesagt, unsere 50. Sendung heute und wir haben einiges für euch vorbereitet. Und zwar werden wir einen Versuch starten und 50 Künstler in 50 Minuten packen. Wenn es geht, auch mehr. Und am Ende der Sendung gibt es noch zwei CD-Pakete zu gewinnen, die ordentlich fett bepackt sind. Und ich würde dann mal sagen, wir fangen gleich mal an. Ihr könnt gerne mitzählen bei unserem Versuch. Und los geht's mit den Stieber Twins zusammen mit Scopeman, Fast Forward, Afro, Tatwaffe und Curse. Sind insgesamt 7 Leute, 1000 MCs. Formation, ein Octagon, Scope am Mikrofon, Kamikaze-Fraktion, der Skiller-Schwadron, Aktion, Hip-Hop-Boy-Bojen-Haverie, viel zu viel, Siemens Garn wird gesponnen von Landratten, zu viel Debatten und Affen, ihr werdet stranden, denn SDF-Shows kommen mit Flows wie ne Sturmflut, DLRG tot, Baywatch in Seenot, Mann, mein Flow macht seekrank, ihr braucht einen Landgang, mein Lieblingssport ist MC-Massenmord, Scope float von Textblättern mit Wasserzeichen, SDF-Battles hinterlassen, Wasserleichen, unser Zeichen. Widmen und Weisen von Rappern, die Reime beißen. Ahoi, Toys, SDF-Nachreffer. Koordinaten, Tier 808 und Treffer. Beste Cheffe, leider wieder nur 8 Zeiler. Ich brauch 8 Lieder, man kommt so voll wie die Gesangskabine bei den Stieber. Rap-Dauerbrenner, Weltklima-Erwärmer. Etwas Treibhauseffekt auf mein Rap und dein Sommer kommt nie wieder. Hitzeschild-Knacker, Sunblocker, Chefrocker. Rein bloß aus Trockner, WLAN und Pocken, Verbocker. Da hilft kein Doktor und so Loch-Locher. Als Block, Hardcore-Rap-Weichkocher. Verwehen, Palm bis nach Köln, schön, wer ist noch da? Schon seit Jahr und Tag, warte, ich frag, ich will dich, bitte burn mich. Du machst dein Maul auf, schön, ich baue mir nen Föhn raus. Gute Nacht, wenn sich 8 Todsünden verbünden. Ihre Einflüsse münden in unverdünnten Essenzen. Über Grenzen ihrer Möglichkeiten schreiten und fließen. Weiße Riesen, die dich mit heißen Flows übergießen. Du badest und kriegst Verbrennung dritten Grades. Denn da es Hitze, Schläge schneit, ihr am Garn seid, messen wir die Temperatur nur in Abgefahrenheit. Komm, überbiete die Elite-Einheit, die Messlatte. Spreng deine Festplatte voller Megabyte. Mein Beileid, wenn ich mit meinem Disc-Jockey vorbeireite. Die extra scharfen Waffen entlarven in meiner Seiten versteckt hinter Massen, Grimassen für Massen ohne Klasse. Stolz gebrochen, bestochen, zu stark am Geld gerochen. Gebrochene Knochen für Wochen, wenn ich zurückschlag. Mit den Stieber-Tag ringert vor, bis ins Rückenmark. Ja, ich weiß, die Wahrheit tut weh. Würdet euch gern mit Nas auf einem Cover sehen. Doch das wird nie geschehen. Ich streich euch von den Landkarten. Ihr habt im Wartesaal zu warten, ihr sterbt aus wie Tierarten. Rap hält mich am Leben wie Schläuche Patienten auf der Intensivstation. Tatwaffe, Hip-Hop-Patron, was andere sich nur denken, sage ich euch ins Gesicht, gehe jede gottverdammte Nacht mit mir selbst zu Gericht. Die Sinne fließen, befriedigen wie Same, Kürze, Schlange, ein wie 14 Schüsse aus der Waffe neben meiner Hüfte. Intervention einer hohen Position, monoton, mein Sohn, ich nehm dich auf wie mein Telefon. Das Flow ist Vater, bekannt als harter Sparringspartner. Schieb dein Kadaver zu den Geiern in den San Nevada. Ich hoch im Keller, mit mehr Gold als Rockefeller. Verdient der Storyteller, Autor aller Bestseller. Flay Connections zu jeglicher Art Verbrechen. Umringt von Sex mit Rest, mit finanziellen Interessen. 14 Takte Killer, Akt X mit Faktenfüller. Lady in Hüller, keine Effekte, Chorus mit Brüller. Lauf zum Mic auf meines Albums und fix drauf. Ramsey's ohne Potenzial. Im Jahr 2004 interpretiert ihr meine Prosa. Im Deutsch LK wie ich früher Shakespeare. Ich diskutiere mit mir auf meinem Sofa und überleg mir hier, wie ich Europa erober. Ey Popstar, du bist mir nicht Coacher. Ich blick dir ins Gesicht und spiel da auf dein Poster. Wo warst du früher, als Rap noch nicht groß war? Hits machst nicht du, sondern dein besserer Manager. Sei mal ehrlich, du rappst so billig Englisch wie mein Wellensittich. Verarscht Kids, denn die verstehen's nicht. verpackst deine Shows in Dorfdiscos mit Strobos, Pyros und Schwarzlicht. Doch du träumst bloß, träumst, mich träumst du nicht. Bewegst deine Lippen, doch in Wirklichkeit rappst du nicht. Ich bin nicht der Einzige, der erkennt deine Crew, ein Déjà-vu, dein Style ist Second. Ich mach dich kalt wie Lee Harvey Oswald Kennedy. Ma aus Magma, ja, ich verbrenne nie. Kenne die Methoden der Cosa Nostra. Zerquetsch dich zwischen Fußboden, Prada Nostra. Du bist roter Matsch, bevor du merkst, was los war. Großer Texte aus dem Froster, von Rappern für Rapper. From Alice for Alice. Ma und ich stehen für alles das, was wahr ist. Aber klar ist, wenn wir kommen, müsst ihr gehen. Tausend Rapper sind bereit, die Charts zu übernehmen. Die Stieber Twins hier auf Coast to Coast mit dem Lied 1000 MCs. Auf MZ Records erschienen 1996. Weiter geht es hier mit Big Dada Sound. Und zwar ist es eine Gruppe, ich weiß nicht, ob die noch mehr Lieder gemacht haben. Auf jeden Fall gibt es ein Stück auf der Xencuts Compilation von Ninja Tune, die zum 10-jährigen Bestehen des Labels Ninja Tune erschienen ist. Big Dada ist nämlich das Hip-Hop-Sublabel von Ninja Tune. Und dabei sind Ty, Roots Maneuver, Juice Aleem, Mike Ladd, Toasty Taylor. Die Cuts sind von DJ MK und produziert hat das Ganze DJ Part 2. Yes, jetzt Coast to Coast mit Showtime. Don't wanna see him or me display energy. Break it down like muscular dystrophy. This could be magic, tragic. Listen, check the transmission. Glisten, shine. The planet's granite, moving along slow. Gravitation will not let go. Take a memo if the internet's the next step. I don't wanna be down. Silver specks in my plasma, don't wanna be found. Movement motivated by the science of sound. The elephant aura. F-tones, dragoness, left foot skanker. Sail upon the high seas, hijack a tanker. Top rank scallywag, surrender to the splendor. Dubwise defender with the ragasonic force. Sworn in by part 2 and 12 nights in the park. Working with the gods, most happy in the dark. The light came, now we maggle in shades. Hidden like pubic braids, I'm unafraid. Parade far flung, fist full of dunk. Fight shit with shit, waiting for the mothership. While standing in a pagan wasteland. Free by the hand of an angelic anarchist. I get pissed and go piss on the palace. Over your head from the woodshed. Working the noodle weeds dressed in red. Reptilians be gone, reptilians be dead. We don't give a fuck about street cred. Showtime, fuck off. Death to an uncle head. Thank you, Bastard Fake. This shit is relevant. Showtime, fuck off. Death to an uncle head. Thank you, Bastard Fake. This shit is relevant. Showtime, fuck off. Death to an uncle head. Thank you, Bastard Fake. This shit is relevant. Showtime, fuck off. Death to an uncle head. Thank you, Bastard Fake. This shit is relevant. Sound surrounded, pounded pavement, bashment, basement. You party with the ancient black Atlantean champion. Come feel me now, Master Bill G. Crampin. Bet you feel me now. Wallpaper, scraper, baby maker. Shake what your mama gave ya. Flavor data, sidestep, check for phenomenal. We no cater. Later, cleanse the earth, don't penetrate. Whoa, the whole of my chest, feeling so swollen with zest. Solo control and regrets. Wonder what dynamite is. Blow up your discotheque. I'm in like your dance step. Don't bother disrespect. We know you're feeling it. Planetary studs for indie. Rock, got rhymes and hock, for gold-plated Glocks, honeybees and humbees with minor key shocks, coming back with nostalgic plastic, good shit's elastic, straight through time like that big L rhyme, craftmatic, adjustable, craft work, work crafts like grass skirts, work hips in Hawaii, William Shatner, why it's a fast bitch. Culture from about to stymie, keep the beat grimy, keep it clean, try me, I rock like granite, knocks hikers in heads, bikers with dreads, pass weed like I do MCs, the only souls who can see me are those who believe. Expect the resurrection in 13 sections, 7 complexions, darker than the light reflecting within absorption. Black hole proportions of melanin are dwelling in all ciphers from Magellan to Cyprus. Zulus rock hip hop like the boys rock the crisis. I'm momentarily short circuit of the system. If you wanna end it, the radio, just listen. Me and CG, but we up on the job. Aerodynamic in the galactic, plenty of it. Get it in your head, so you frantically nodding like a cannonball of fire, just no stopping. Random galloping beat up in them chairs. Regular rhythm is like a breather, yes. Recognize everything gonna be kosher. Not too wild to this tune like soccer. Big Dada man, give business man alone. Not them type of jiggle hush or board. I know that you won't keep on living. Put you under pressure like the ankles of bad women. Lyrics vibrate for speakers to snap, snap. Who are the flex now when they clap, clap, clap? Yo, Tom, fuck up. Death to an uncle head. Thank you, Bass and Fake. This shit is relevant. Showtime, fuck up. Death to an uncle head. Thank you, Bass and Fake. This shit is relevant. Showtime, fuck up. Death to an uncle head. Thank you, Bass and Fake. This shit is relevant. Showtime, fuck up. Death to an uncle head. Thank you, Bass and Fake. This shit is relevant. Yes, das ist Basement straight aus London, ist im Jahr 2000, Big Dada Sound, und damit liegt unser Artist Count bei 14. Und es geht bei dem Coast to Coast 50 Minuten, 50 Künstler Best of in die nächste Runde, und da startet die Peripherik. K-Rings Brothers und Anael, beide schon hier gehört, unterstützt durch Roberto, Maurice und Garufa und DJ Silent T an den Cuts, Peripherik 2. Hinter meinem Rücken, weil man vorne rum zu feige war. Die Schmach der sieben Brücken zeigten mir, wer meine Feinde waren. Maskierte Banden attackieren mich und meinen Plan, weil niemand dieser Feigen sich für ein Ding entscheiden kann. Was heißt denn siegen? Musst du morden und betrügen? Ist der Weg zu deinen Orden voller Blut und mieser Lügen? Ach, wer weiß es? Wichtig ist, dass du dir selbst die Treue hältst. Halte dir den Rücken frei, pass auf, wenn du auf Freunde zählst. Du bist verwundbar, da hilft dir auch kein Drachenblut. Deine kleinen Schwächen wird man finden, also tarn sie gut. Es ist die böse Brut, die sich die Finger leckt. Sie lässt dich vor den Toren hungern, bis du ihren Sinnen leckst. Dass es Schatten gibt, wo Licht ist. Jeder Schritt ein Kompromiss ist. Wach auf, wir sind im Business. Überleg mal, neues Thema, gleiches Schema. Ich seh's klar, hast jede Lösung ein Problem. Weil du siehst nur, was in der Sonne steht. Doch nichts wächst, wo kein Regen war. Vergiss schwarz zu weiß, du weißt, dass Tag wie Nacht verlogen ist. Kagones, schlecht genährt, wenn du vom Boden frisst. Eure Hände zittern, die Schlacht schon längst verloren ist. In die Leere glitt, wer zu oft in die Sterne blickt. Tausend Ritte lehrten mich, wer nicht seht, der erntet nicht. Garufa, ey ja, sei's unter Zeitdruck. Leist du die beeindruckt, man sieht, wer rappt und wer ins Zweig. Parfois je réfléchis sur ma vie, quand la nuit tombe, je suis assis sur mon lit et l'envie monte. Ich sitze da und frage mich, Junge, warum klage ich? Ist klar, dass ich mein Leben mag, auch wenn davon nicht jeden Tag. Ich seh den Nebel naht, muss erkennen, wem ich sag, was ich lieb, was mich stört. Warum ich viel Text schrieb, ohne dass jemand hört. Ohne dass irgendjemand weiß, wie ich heiß, wer ich bin oder wie das klingt, was ich bring. Nur ein neues Ziel auf eurem Kriegsfeld. Ist einfach nicht Weed, weil der nur selten Weed hält. Scheiß auf eure Regeln, denn im Feed fehlt das Back. Der Stil ist nur Dreck und im Beat fehlt der Bett. Referee, Formation versucht mit Perfektion zu ziehen. Referee, die Offensive gegen Lügen und Intrigen. Referee, die letzte Linie gibt sich nicht damit zufrieden. Bis die Bösen unterliegen und die Guten wieder siegen. Referee, Formation versucht mit Perfektion zu ziehen. Referee, die Offensive gegen Lügen und Intrigen. Referee, die letzte Linie gibt sich nicht damit zufrieden. Bis die Bösen unterliegen und die Guten wieder siegen. Ich steh mit dem Rücken zur Wand, hab meine Freunde erkannt. Doch ich saß erst dann, sie trugen Waffen in der Hand. Ein Blick nach rechts und links, ich sah die Brüder. Sie teilten das gleiche Leid, das eines Kriegers. Ich schloss die Augen, dachte nach über ein Leben voller Spaß. Und mir war klar, was ich allzu oft vergaß. Das Leben ist kein Spiel, wert erwachsen, denkt es nach. Sie öffnet mir die Augen, so wie ich es auch bei ihnen tat. Hey, das Gedräng ist groß auf diesem Hip-Hop-Markt. Yeah. Viele haben sich am Mikro schon zum Frack gerafft. Brain wäre auch cool, doch der Boden ist zu hart. Und in Sachen Graffiti hat's mit den Outlines nie geklappt. Andere wiederum sind als DJs am Start. Doch es kommt nicht nur drauf an, wie viel Blatt man hat. Ey, viele haben versagt, in falschem Rat gefragt. Ihre Taten zwar beklagten, alles nur mit Sport bezahlt. Fall. Jetzt bin ich für mein Weg reif, leb live aus dem Stegreif. Wenn ich dich streif und begreif, dass ich zu weit ausschweif. Bloß manche Pfade sind weit, erfuhr eine harte Kindheit. Seh die Zeichen der Zeit, doch bin gestraft mit Blindheit. Also bleib ich aufmerksam und leg mein Tagewerk lahm. Solange man einfach nicht versteht, warum man übern Berg kam. Man gibt sein Leben in Zahlung und ihr dreht es verbal um. Gestern hatte ich nichts, doch heute geht es um Erfahrung. Peripherik, die wilden Sieben kämpfen immer an den Kriegen. Müssen denken und schon handeln, um nicht weit zu unterliegen. Mann, wir kennen die Probleme, die das Business mit sich zieht. Und so der gute Wille, der uns trägt vor skrupellosem Fried. Mit meinen Leuten bleib ich stand, versuche mich zu wehren. Nach fairen Regeln zu agieren, um euch nicht sinnlos zu belehren. Denn es ist halt so, dass wir normal nicht alles glauben, was wir sehen. Weil Skepsis und Naturinstinkt bei uns an erster Stelle stehen. Ich will niemand beurteilen, was er kann oder auch nicht. Solange er bloß in seinen Texten nur alleine von der Wahrheit spricht. Falsche Ideale blenden auf die breite Masse. Unsere Welt ist nur vom Schein geprägt und Wichsern, die ich hasse. Referee, die Formation versucht mit Perfektion zu ziehen. Referee, die Offensive gegen Lügen und Intrigen. Referee, die letzte Linie gibt sich nicht damit zufrieden. Bis die Bösen unterliegen und die Guten wieder siegen. Referee, die Formation versucht mit Perfektion zu ziehen. Referee, die Offensive gegen Lügen und Intrigen. Referee, die letzte Linie gibt sich nicht damit zufrieden. Bis die Bösen unterliegen und die Guten wieder siegen. The crew was saying something, saying something. Made a little noise. The crew was saying something, saying something. Made a little noise. Formation versucht mit Perfektion zu ziehen. Peripherie, die Offensive gegen Lügen und Intrigen. Peripherie, die letzte Linie gibt sich nicht damit zufrieden. Bis die Bösen unterliegen und die Guten wieder siegen. Die Odenwald Posse Peripherik mit ihrem Gruppentrack Peripherik 2. Und aus dem Odenwald geht's weiter nach New York, genauer nach Crooklyn. Von dort kommen Spectre und der Rapper Sensational Spectre, aka Skiz Fernando, der Chef des World Sound Labels. Und hier kommt ein ganz fetter, verrauchter Tune von 1995, Pillars of Smoke, Return to the Temple. I just drive you home. I'd only had a few drinks. The world was completely dark. I saw a bunch of lights in the treetops. It was like a helicopter or something, you know. And then it was dark again for a minute. Then these lights appeared right in front of me in the road. And for the sunset, swerved in my head, hit the steering wheel. When I got up, I saw these pillars of smoke rising like mist. And as it fell into the mud, I was sucked up through the vortex. And I felt like I was completely floating. All I saw around me was white light. I felt strong piercing sensations all over my body, like mild electrical charges. Low pop cops on the trip, tied in front like you the shit. Prepared by the gift, shift gears with the shift touch. In your mind with the design, elastic speech. I'm man-made nature, bite you like a gator. Make you scream like you won the lotto. I rock the show with no rehearsal. My name is Sensational, I'm live like roaches. Scope this, I do hocus pocus. Follow the smoke. Follow the smoke. Follow the smoke. Follow the smoke. Follow the smoke. What's happening? What's happening? Follow the smoke. And it was that one spark of fear that went down. Trotz des enormen Zeitdrucks scheuen wir uns nicht vor Neuvorstellungen. Und zwar stellen wir euch jetzt dieses zweite Exemplar der 360 Grad Records 10 Jahres Maxi-Sammlung vor. Und zwar sind dort vertreten Blumentopf, Black Tiger, Tony L und Frero und Kadatz. Und wir spielen den Track von Blumentopf, Black Tiger und Tony L, der da heißt Weißt du wer? Featuring Torch im DJ Step Remix. Ah yeah, ihr wisst wer, Torch Boy, 10 Jahre 360 Grad, DJ Step Remix, come on! Wie waren die Namen nochmal, wer waren die Typen bloß? Machen sie heute immer noch Rap und Rock Shows? Sind sie momentan noch unterwegs, Tracks, Raps? Oder unterhalten uns nur ihre alten Tracks? Wie waren die Namen nochmal, wer waren die Typen bloß? Machen sie heute immer noch Rap und Rock Shows? Sind sie momentan noch unterwegs, Tracks, Raps? Tony L, yeah, come in Tony! Yes, yes, ja, auf einmal waren Texte da. Heidelberg, die Stadt, in der es geschah. Der Rest ist klar, echt und wahr. Die Knowledge-Kickenden durch jeden Ort ziehenden Fortgeschrittenen zerstörten den Kommerz, waren für die in Hip-Hop mehr sahen. Denn zu viele kicken Rap mit Worten, die leer waren. Sie legten jeden Vers lahm, wurden zum Lehrplan. Zum wertvollsten Wasserfeld mit CD und Tape kam. Die Wegbereiter, ihr Fame lebt weiter. Für die Ewigkeit on the mic, top stage weiter. Tony R, Blumentopf, Torch, Black Tiger. Freaky, funky, death, dope, fresh, rhyme. Wie waren die Namen nochmal, wer waren die Typen bloß? Machen sie heute immer noch Rap und Rock Shows? Sind sie momentan noch unterwegs, Tracks, Raps? Oder unterhalten uns nur ihre alten Tracks? Wie waren die Namen nochmal, wer waren die Typen bloß? Machen sie heute immer noch Rap und Rock Shows? Sind sie momentan noch unterwegs, Tracks, Raps? Oder unterhalten uns nur ihre alten Tracks? Ja, hatten die Typen denn nicht so einen komischen Namen? War bekannt Storytelling und ironischen Kram? Waren nicht vor Jahren mal eine der beliebtesten Acts? Mit super dopen Platten waren die nicht mal dick im Geschäft? Ach, von denen gab es auch Texte und so richtige Tracks. Immer wenn ich die gesehen hab, haben die nur Freestyle gerappt. Waren doch auch immer so positiv und haben die nicht immer live so lange Shows gespielt, bis sie fast in Ohnmacht fielen. Ja, ich glaub, das waren die Jungs, für die Live-Shows mehr waren als nur Trash spielen. Tschüss. Und das wär's dann. Und waren die nicht auch oft am Merchandise-Stand und drückten dir nach dem Auftritt noch selbst ihr Shirt in die Hand? Ja, ich weiß, wen du meinst. Den Namen konnten sich die Dümmsten merken. Die Band, bei der das Styling Zufall war, wie Münzen werfen. Hatte der eine von denen nicht immer lange Haare? Beim ersten Gig von denen war deutscher Rap noch Mangelware. Wie waren die Namen nochmal? Wer waren die Typen bloß? Machen sie heute immer noch Rap und Rock-Shows? Sind sie momentan noch unterwegs, Tracks, Raps? Oder unterhalten uns nur ihre alten Tracks? Wie waren die Namen nochmal? Wer waren die Typen bloß? Machen sie heute immer noch Rap und Rock-Shows? Sind sie momentan noch unterwegs, Tracks, Raps? Oder unterhalten uns nur ihre alten yeah, Tracks? Der Typ schon wieder geheißen aus der City am Ried. Mit so Songs wie du reisisch und der Rap ist für dich. Alter, ich weiß, ich lang habe, aber nackt ist er gesehen. Und der erste Dialekt, shit, das gab dich schon nie. Er ist schon fresh auf 2 und trägt sie aber auf, wake up. Auf der DJ Timo, say, oh, hey, weiß, ich seh grad. Er hat so viel Releases und Features dropped. Und für alle Rap-Freaks in der Schweiz so grob. Dass man mal älter könnte sein und dann noch pleite am Ende. Das erzählt er keinen, das hat er leider nicht gedacht. Zum Glück hat's ihm gelangt, heute wird er dreht auf der Hand. An seinen Shows ist etwas los, man sagt, ein eigenes Talent. Doch hat er nie eine hohe Nase gekriegt und immer zu wenig Geld verdient. Ist zwar nur in Basel und nicht auf der ganzen Welt berühmt. Doch hat er mit Rap halb Europa bereist. Hey, kann mir irgendjemand sagen, wie der Opa da heisst? Hey. Wir haben die Typen geheißen, von wo sind sie gekommen? Machen sie heute noch etwas, rappen sie immer noch? Sind sie momentan noch unterwegs, zwecks Raps? Oder unterhalten uns noch ihre alten Tracks? Wir haben die Typen geheißen, von wo sind sie gekommen? Machen sie heute noch etwas, rappen sie immer noch? Sind sie momentan noch unterwegs, zwecks Raps? Oder unterhalten uns noch ihre alten Tracks? Die ganze Crew, Black Tiger, Blumentopf, Tony L, Wolfsmann, DJ Steph und Sarah Gibali. Come on, Steppy, cut it up. 363. Weltmeister, baby. Take five. Just take five, just take five, just take five. No, just take five, just take five, just take five. Just take five, just take five, just take five. Just take five, just take five, just take five. Just take five, just take five, just take five. Do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do, just take five, take five. Liebe Hörerinnen und Danke, Hörer, Peter. Folgen Sie mir im Geist. Das war Helge Schneider zusammen mit Peter, wobei wir bei 35 Artists wären. Nice. Und ja, so hat Coast to Coast auch angefangen mit Take 5, zwar in einer Version von der Jazzband aus München, aber heute mal mit Helge Schneider und Peter. Und weiterhin laufen hier nur Vocal Tunes, denn es ist ja sowas wie ein kleines Best-of heute, unsere Lieblingsartist, das, was wir am meisten gespielt haben. Wir sind natürlich am Ende auf einen ganzen Haufen Rapmusik gekommen und der Helge fällt da nicht unbedingt aus der Reihe. Weiter geht's auch ziemlich jazzig und zwar mit dem Anti-Pop-Konsortium versus Matthew Shipp. Matthew Shipp spielt Piano und dabei sind außerdem noch Live-Drums, Vibes, ein Bass und eine Trompete. Das Ganze ist erschienen 2003 auf Thirsty Ear. Sehr schöne Platte im Rahmen der Blue Series Continuum, wo es noch mehrere Records gibt, zum Beispiel auch mit DJ Spooky oder LP. Hören wir Slow Horn. No, this is it right here. Definitely. I think it'd be some very angry listeners if, you know, it wasn't vocals over this, man. This is that powerful music right here. So I'ma do it. I convey every shade of emotion coasting over the instrumental. Can't forget my people at home, I spit for them too. Enter into my zone, you won't wanna leave it, believe it. Sit back, strap up and fasten in. Passengers have access to the cabin my childhood was buried in. A very intense product of trauma. All excuses are useless, I made it through it honest, cause I'm a survivor. But no pats on the back, just pats on the track. Congrats to the fact that I'm able to climb back. Rhyme backwards, unwrap backwards, it's black magic. I wrap rabbits up in red fabric, that's abstract. But yo, Meditation is key. I stack these bars with Tai Chi. High priest, my voice is the wind. My choice is the wind. I hoist up a pen, I'm nice with it. Scribble it down, then I decipher it. It's like a Roy Jones fight clip. Explosive from the sound of the bell. 12 rounds of raw a cappella. However you wanna do it. My mission is that powerful music, yo. Look forward, look back, look around, look astound. I'm telling you, squat down. This is that powerful music. Look forward, look back, look back, look around. Yo, look astound. I'm telling you, squat down. This is that powerful music. Nah, nah. Cause yo, honestly, this rhyme could be about, tell the truth, 96 bars if I, yo, maybe keep like, spilling it out, man. But yo, that's around like 106 bars. Me, man, this is that powerful music, man. Just feel this, man. Thank you. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Das ist die 50. Ausgabe unserer Sendung. Und wir grüßen alle Hörerinnen und Hörer an den Endgeräten und Empfängern in ganz Ostfriesland. Auch die digitalen Empfänger. Das gerade waren Oscar Patterson und Clark Terry zusammen mit dem Bassisten Ray Brown und an den Drums Ed Zigbin. Sollte ich noch sagen, Oscar Patterson spielt das Piano, Clark Terry die Trompete. Aufgenommen wurde das 1964 in New York. Das Stück nannte sich Squeaky's Blues. Korrekt. Jetzt kommen wir zu Fiverr MC und Menomic featuring DJ Red Drum. Die haben zusammen eine EP aufgenommen, die Rücken an Rücken heißt. Auch brandneu und wir hören den Titeltrack Rücken an Rücken. Ey yo, wie oft bin ich gefallen und aufgestanden, als ob nichts wäre, bestimmt schon tausendmal oder fast so viel, wenn nicht mehr. Doch niemand gab mir seine Hand, denn niemand gibt ein Fick, wer neben ihm am Boden liegt und fremde Hilfe braucht. Drum baue ich nur auf mich, weil niemand dir versichert, dass er auch morgen zu dir steht wie Eltern und Geschwister. Tja, so ist das, denn jeder dritte Wichser dreht dir seinen Rücken zu, wenn's dich mal wirklich übel trifft. Drum bin ich vorsichtig, bevor ich Moves sind sicher. Check, wer mir den Rücken deckt, wenn's um mich rum gefittert. Donner mich mal nicht mehr warnt, wenn's übergeht zum Blitzschlag. Denn viel zu schnell trifft's neben dich wie Granatensplitter. That's life, nicht leicht und oftmals bitter. Wie ein falscher Schritt, der durch Pläne einen Strich macht. Ich sah zu viele Ziele münden in nem Rückschlag. Drum bleib ich heute stark und vertrau nur in mein Rückgrat. Und wenn da draußen keine Menschen sind, auf die du bauen kannst, weil du ihnen nicht vertraust, wenn du fällst, dich aufzufangen. Dann lass dich stehen, mach dein Ding und geh deinen Weg, statt dich länger aufzuhalten, denn sonst fließen später Tränen. Wenn da draußen keine Menschen sind, auf die du bauen kannst, weil du ihnen nicht vertraust, wenn du fällst, dich aufzufangen. Dann lass dich stehen, mach dein Ding und geh deinen Weg, statt dich länger aufzuhalten, denn sonst fließen später Tränen. Ich will nur sagen, dass es besser ist mit euch, dass es besser wird durch euch. Auch wenn gerade gar nichts läuft, hab ich euch. Und wenn ich mich mal entscheiden muss zwischen meinem Kopf und Bauch, hör ich nur auf mein Gefühl, weil ich nicht mehr zu denken brauch. Ihr seid mein Schutzschild, wenn es an allen Enden raucht. Und wenn ich mal getroffen werd, fangt ihr mich mit den Händen auf. Und weil ihr an mich glaubt, geh ich jeden Weg, nehm ich jede Hürde, atme aus und nehm es dann mit jedem auf. Ich vertraue in meinen Lebenslauf, weil ich genau weiß, was ich will und dafür zum Überleben brauch. Und weil durch eure Augen alles schwächer wird, geb ich nicht auf und geh aus jedem Kampf zumindest überlegen raus. Ihr seid mein Rückgrat, weil ihr mir Kraft gebt, weil unter jedem Stein Erfolg doch viel Ballast klebt. Und weil ich euch vertraue, seh ich nicht zurück, bleib ich nicht mehr stehen und laufe weiter geradeaus. Und wenn da draußen deine Menschen sind, auf die du bauen kannst, weil du ihnen blind vertraust, wenn du fällst, dich aufzufangen, dann nimm sie mit, halt sie fest und geh deinen Weg, teil dein Herz und schenk es ihnen, denn sonst fließen später. Und wenn da draußen deine Menschen sind, auf die du bauen kannst, weil du ihnen blind vertraust, wenn du fällst, dich aufzufangen, dann nimm sie mit, halt sie fest und geh deinen Weg, teil dein Herz und schenk es ihnen, denn sonst fließen später Tränen. Da draußen keine Menschen sind, auf die du bauen kannst, weil du ihnen nicht vertraust, wenn du fällst, dich aufzufangen. Dann lass dich stehen, mach dein Ding und geh deinen Weg, statt dich länger aufzuhalten, denn sonst fließen später Tränen. Und wenn da draußen deine Menschen sind, auf die du bauen kannst, weil du ihnen blind vertraust, wenn du fällst, dich aufzufangen. Dann nimm sie mit, halt sie fest und geh deinen Weg, teil dein Herz und schenk es ihnen, denn sonst fließen später Tränen. I gotta big up Coast to Coast. This is Cyrus the Virus, straight from England, UK. You know we got the flow. Straight up, Germany. Love you. Tja, es sind zwar erst 42 Minuten um, aber wir haben die 50-Künstler-Marke erreicht und somit ist unser Experiment beendet. Und wir sind leider an unserem Ziel, es in 50 Minuten zu packen, vorbeigeschrammt, sondern waren schneller. Hätten wir nicht gedacht. Ja, yeah, das gerade war DJ Ronin, ebenfalls aus London. Der Tune heißt Witch Hunt, ist erschienen auf der Contaminated Bass Injection EP. Dirty Needles 001. Dreckige, schnelle Elektromusik halt, ne? Auch irgendwo in Richtung Dubstep, aber das war schon mehr harter Elektro ohne Subbass, einfach nur straight und derbe Geräusche. Natürlich gibt's noch ein weiteres Special zur 50. Sendung, und zwar einige CDs zu verlosen. Hört euch das an. Genau, und zwar könnt ihr anrufen, ihr müsst keine Frage beantworten oder so, sondern zum Jubiläum gibt's einfach Geschenke. Die Telefonnummer zu uns ins Studio ist die 04921 für Emden 915576. Ich wiederhole, 04921 915576. Was hören wir? Wir hören als nächstes einen Tune von Tricky zusammen mit den Grave Diggers von 1995. Erschienen auf der Hell EP auf rotem Vinyl. Eines meiner absoluten Lieblingsstücke. Heißt Tonight is a Special Night. Im Chaos Mass Confusion Mix. Let's just record. Let's just record. Let's just record. I'm coming. Is it the real one? The real funky real one? Ja, Tricky und die Gravediggers, tonight is a special night. Genau deswegen. Und wir wissen auch schon sehr genau, was die Sendung Nummer 51 in 14 Tagen wieder um 21 Uhr bringen wird. Deshalb erzähle ich euch das kurz. Und zwar stellen wir moderne, experimentelle Musik vor, zum Beispiel moderne Kammermusik oder moderne Klaviermusik. Aber auch Rockmusik. Ja, sind auch alte Sachen dabei, Pink Floyd, wir spielen noch was von Johann Sebastian Bach. Also es wird eine total interessante Sendung mit, sage ich mal, fast 100% Musik, die man so noch nie gehört hat wahrscheinlich. Wird sehr interessant werden, da lade ich euch alle zu ein, dass ihr da wieder dabei seid. Eingeladen seid ihr auch zum optischen und akustischen Vergnügen im Spunk nächstes Wochenende. Was ist das? Der 25. des Monats, glaube ich. Auf jeden Fall nächsten Samstag. Im Spunk ist Night Art, die 4. Ausgabe. Das heißt, ihr könnt ins Spunk kommen, bezahlt den Vereinsmitgliedsbeitrag von 3,50 Euro und könnt dann kostenlos malen. Da gibt es Leinwände, Farben und verschiedene andere Materialien. Natürlich Pinsel, Wasser und alles, was dazugehört. Und ihr könnt eurer visuellen Kreativität freien Lauf lassen. Unterstützt wird das Ganze musikalisch von Breyatz, dem Wisch und Yoda. Das heißt, Drumkick Radio und Coast to Coast geben ihr Bestes. In Full Effect und ganz viel verschiedene Musik soll inspirierend sein. Vielleicht auch mal kurz irritierend, werden sehen. Jemand, das ist im Prinzip unsere Verabschiedung. Als letztes kommt noch ein Klassiker. Jungle Musik 1994, Shy FX und MC Gunsmoke mit Gangster Kid, erschienen auf dem Label Sour, Sound of the Underground. Und wir haben euch noch vorenthalten, was für Musik überhaupt in den CD-Packs drin ist. Und zwar haben wir die alle durchgemischt. Es ist in jedem Drum-Bass-Mix drin, aber auch Hip-Hop-Mixe und Maxi-CDs, alles. Also wenn ihr so ein CD-Packen haben wollt, 04921 für Emden, 915576, der Draht direkt zu uns ins Studio. Wir verabschieden uns, Coast to Coast. Ja, 50. Ausgabe geht zu Ende. Am Mikrofon wieder gewesen für euch, Franz Hahnemann. Und Adrian Barne. Peace out. Your girlfriend's a bitch and has me kick off your front door and rape your mother, man. Watch, when I see him, I'm gonna diss him. I don't care. He got too far now, you understand? See, bare gun thing I'm dealing with for 94, you understand? That's how I'm gonna run it, you understand? Bare arms out, I'm dealing with. Fucking idiot. That's him over there, that's him over there. Pop of the blood clock, yeah. Where my team's dead? They're in the glove compartment. Pass it. What are you gonna do, man? What are you gonna do? Shut up, don't ask me that, man. Don't kill him, man, not kill him. Pussy, come here. You calling in a pussy or your chief? I'm calling you, man. Why do you, son? Don't make me have to chief up about the nice and decent people. Wait, wait, wait. Fuck you, pussy. Fuck you, understand? I'm gonna shoot you, you fucking cunt. Don't diss me, understand? Don't fucking diss me, you fucking chief. Get in the car, man. Get in the car. I don't care. I'll go to prison for you. Get in the car, man. Bad man, you bad man. Can you shoot someone in the heart? Are you crazy? Are you crazy? Can you shoot? What's wrong with you, man? Shut up. You know why I did that? Because I'm the original gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. Gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Gangster. Time gangster. original gangster. Some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. The original